letzte Nummer für heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Frank, wie sieht es aus? Hat es dir Spaß gemacht? Frank, Wolfgang? Wer sich über uns informieren will, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, kann dies tun auf unserer Homepage goramemusic.de. Da gibt es auch ein Video zu Spitz Ferdinand. Heute Abend am Bass, Songs aus der Enklave, hat präsentiert Frank Bagges. Mit dem Frank den Laden zusammengehalten am Schlagzeug hat Wolfgang Dich. Der Mann an der Gitarre für die Harmonien hat gesorgt Ralf Kögel. Und dann bleibt nur ich. Dankeschön. Warum du schlechte Laune hast, hat sie dich verlassen. Ich hab mich schon gefragt, wann das passiert. Ich hab sie nicht verführt, aber du hast du ihr je gezeigt, dass du sie liebst und sie wichtig ist für dich. Du bist karrieregeil. Hauptsache ist dein Schimmel dich gehört. Schade, Mann, dass du warst, wirst du als nächstes tun. Niemand ist du. Starker Mann, was du, wenn deine Seele brennt, bist du nicht aus du. Sei dir ein Befreier, höre auf den inneren Schrei. Sei dein Befreier, höre, was dein Herz dir verschweigt, sonst bist du verloren. Sonst bist du verloren, oh yeah.